Camelfett mit Cola. So, und wir sind jetzt mal direkt in die Columbia-Halle rein. Die Radio Fritz am Nachmittag heute live aus der Columbia-Halle. Ab 18.30 Uhr geht's los mit der Live-Übertragung. Und die Türen sind gerade aufgegangen. Die ersten Gäste sind rein. Und wir sind direkt vorne zur ersten Reihe, denn da sind immer die Hardcore-Fans. Und da steht auch die Frau mit der schönsten Jacke an diesem Abend wahrscheinlich. Eine goldene Paillettenlacke. Jacke, Saskia heißt sie. Guten Tag, Saskia. Hallo. Mensch, herzlichen Glückwunsch erstmal zu dieser Jacke. Dankeschön. Wo hast du die denn her? Eine gelbe Pailletten, das passt ja auch zu Fritz. Die habe ich von Amazon. Ja, die gab es ja auch woanders. Schön, ich weiß gar nicht, welche anderen Bestelldienste, egal. Du bist jetzt hier gleich in der ersten Reihe, ist der beste Platz. Neben dir steht, wie heißt du? Sarah. Ihr habt euch jetzt die ersten Plätze hier vorne gesichert. Auf wen freut ihr euch am meisten heute Abend? Ich glaube, ihr seid Milliardenfans. Irgendwie habe ich euch da schon mal gesehen. Ja! Ja! So sieht's aus, ja. Ja, nur Milliarden. Wir können ja mal zusammen das Programm nochmal durchgehen. Wir werden ja alles live auch übertragen. Also, es startet hier gegen 18.30 Mervi Phoenix. Kennt ihr die? Nein. Die müsst ihr unbedingt sehen, weil die wird die ersten vier Songs hier exklusiv für euch spielen. Wird nicht im Radio übertragen. Radio geht erst danach live los. So, dann haben wir eine Band namens Leoniden. Die kennt ihr vielleicht? Ja, die sind super cool. Ja. New Music Award gewonnen. Genau, da waren wir auch. Ja. Na klar, wart ihr da auch. Suki, kennt ihr die? Wie wir die finden. Geil. Wie kennt ihr die überhaupt? So, ja, klar. Ja. Großartig. Wir freuen uns sehr, dass Suki hier bei unserem Geburtstag spielt. Und dann eine Band, naja, Milliarden wird euch jetzt nicht sagen. Nee, keine Ahnung. Nee. Will ich mir jetzt auch nicht angucken. Ja. Wie heißt der Sänger? Ben oder sowas. Ja, genau. Und dann Sido sagt euch auch so. Ja. 22.40 Uhr. Werdet ihr denn die nächsten Stunden hier vorne, man muss so einen Platz vorne ja verteidigen. So, werdet ihr hier bleiben oder wie macht ihr das mit auf Toilette gehen dann? Ja, dann wechseln wir uns ab. Weil. Was macht ihr? Nicht. Voll sagt, das machen wir auf keinen Fall. Ich würde euch noch bitten, wir haben hier diese 360-Grad-Kamera, euch nicht davor zu stellen, damit alle zu Hause auf fritz.de dann weiterhin hier rundum gucken können. Ihr könnt übrigens in dieser 360-Grad-Kamera könnt ihr auch dann Saskia mit der gelben Paillettenlacke sehen. Das ist ganz, das sieht toll aus. Dankeschön. Also schön, dass ihr da seid. Danke, dass ihr mit uns feiert, ja? Ja, klar. Also die Türen sind jetzt, in diesen Sekunden kommen die ersten Leute rein. Wir werden gleich mal schauen, auch wer vorne, und das rote F springt übrigens auch wieder rum, wer vorne noch mit dabei ist. Wir gehen jetzt gleich mal zum Eingang, euch alle persönlich begrüßen. Miami Yassin jetzt auf Fritz mit Bon Voyage. Aber Bon Voyage ist nicht so gemeint. Nein, bleibt hier. Also wir sind gleich. Es ist live.